Das gerade eben war Yasmina Maschina. Die kommt eigentlich aus Sydney, aus Australien, heißt bürgerlich Jasmine, oh Gott, Guffend, genau, Jasmine Guffend, ist aber nach Berlin umgezogen und ja, Künstlername Yasmina Maschina mit Alphabet Dream Noise hat sie gerade ihr zweites Album veröffentlicht, daraus war der Track Sun zu hören. Ihr hört den Sunday Service, ihr hört FSK, das freie Senderkombinat in Hamburg und das Ganze aber auch zu empfangen als Austauschsendung bei Radio Korax in Halle an der Saale und Radio T in Chemnitz. Wir sind hier in der zweiten Stunde und da gibt es traditionell die Konzerttipps für die kommende Woche. Es ist kurz vor Weihnachten und so viel ist natürlich nicht mehr live zu erleben. Ich habe allerdings einen Tipp für euch, einen extrem guten. Und zwar aus Australien zu Gast in Hamburg sind Orchestra of Spheres. Die spielen am Dienstag, den 20. Dezember im Hafenklang. Hier kommen sie mit There Is No No. No, no, das waren Orchestra of Spheres aus Neuseeland, der Track vom Album Nanojonic Now und die Band könnt ihr live erleben. Am Dienstag, den 20. Dezember spielen sie in Hamburg im Hafenklang. Konzerttipp der Woche, nicht nur, weil das der einzige ist, den ich für euch habe, sondern auch, weil die Band wirklich gut und hörens- und sehenswert ist. Also geht dahin, sowieso ein sympathischer Laden, den man immer unterstützen sollte. Ja, ich habe noch einen Track für euch von Orchestra of Spheres. Song heißt Rotate. Orchestra of Spheres waren das. Ihr Song hieß Rotate und ihr könnt die Band aus Neuseeland live erleben am Dienstag, den 20. Dezember im Hafenklang hier in Hamburg. Im Vorprogramm spielen Hunger, eine Band, die früher mal aus Hamburg kam, inzwischen in Berlin ansässig ist, und das natürlich Konzerttipp der Woche. So, weiter geht's hier mit halbwegs neuen Platten. Ich habe auflegen Wilhelm Tell Me von dem Album Excuse My French, kommt hier der Track So Into You. Into You. Das war ein Track von Wilhelm Tell Me, und der Albumtitel Excuse My French finde ich relativ passend, weil die Band so ein bisschen klingt nach diesem französischen Pop Richtung Phoenix und was sonst noch so aus dieser Ecke gibt. Klar kommen sie da nicht ran, aber so ein bisschen zumindest versuchen sie es. Die Band übrigens, Wilhelm Tell Me, kommt aus Hamburg und nicht aus Frankreich etwa. Aus Hamburg auch die nächste Band, Hundreds heißen die, haben von ihrem letzten Album ein paar Coverversionen aufnehmen lassen von befreundeten Bands, Musikern, Künstlern, wie auch immer. Variations heißt das Ganze, und wir hören hier die Version von Monta, der covert Song For a Sailor. I sit inside blue-green light under heads of the flowers. I will not move, but the wind is blowing the field. I sit inside blue-green light under heads of the flowers. I will not move, but the wind is blowing the field. Is this the last meeting place? Will you find me inside the haze? And will you come? Oh, will you come? Well, you certainly will, 'cause my work is done. I sit inside blue-green light under heads of the flowers. I will not move, but the wind is blowing the field. And in the end, you came to life. Plants stuck to my head, I guess that's a fact. I sit inside blue-green light under heads of the flowers. I will not move, but the wind is blowing the field. I sit inside blue-green light under heads of the flowers. I will not move, but the wind is blowing the Song for a Sailor. Der Original-Song stammt von der Band Hundreds, hier aber gecovert von Monta. Und mehr Coverversionen von Hundreds gibt es zu hören auf dem Album Variations. Neben Monta sind da drauf zum Beispiel Rue Royale, Bodie Bill, Phono, Styrofoam und noch so einige andere, die sich hier an die Hundreds-Songs ranmachen. Und das teilweise wirklich extrem charmant und gut gemacht. Die nächste Band kommt aus Finnland. French Films heißen sie. Vom Album Imaginary Future hören wir hier ihren Track Escape in the Afternoon. We'll be right back. it's hard to be alone. So sends the arrow on its own. My bow is shivering in the cold, waiting for me to come home. And when we are together, we dream we are apart. Forever drifting. It's hard to stay together, so says the balloon untethered. I am free, but it's not better. And when we are apart, we dream together. Den Sunday Service, und das gerade eben war Sarah Beth Tutchek mit ihrem Song Smile for No One. Der ist zu finden auf ihrem Album Get Well Soon, erschien Mitte September und ich glaube hier bisher noch nicht wirklich gelaufen. Die nächste Dame ist eigentlich Jennifer Lee, aber nennt sich als Künstlerin Toki Monster. Von der gab es schon mal ein paar Tracks hier auf zu hören beim Sunday Service. Creature Dreams heißt eine EP mit 7 Stücken drauf, genau. Und wir hören den Track, oh Gott, wie heißt der? Das ist total strange, weil auf der Platte stehen andere Tracks drauf, als auf diesem Zettel, der daneben bei liegt. Ich vertraue mal dem Plattencover Moving Forward. Hier kommt Toki Monster. Lucky Monster. Hörten wir Monster in diesem Falle mit einem A hinten geschrieben. Track hieß Moving Forward und das Ganze von der EP Creature Dreams, sieben Stücke drauf, die alle ziemlich spannend gemacht sind, wie ich finde. Die nächste Band trägt den komischen Namen Death of Discotheque. Sie kommen aus Norwich und haben mit Count My Face eine ziemlich poppige Platte aufgenommen mit vielen guten Hooks drauf und mit vielen klasse Songs. Der hier heißt Broken Laptop. Take it anymore. Sunday Service, das war gerade eben ein Track von Republic of Loose. Die Band kommt aus Irland, hat dort schon 3 Alben veröffentlicht, sehr erfolgreich. Und jetzt gibt es eine Compilation, Mutant Soul heißt diese, mit eben Tracks von diesen 3 Alben drauf. Die waren bisher in Europa nicht erhältlich, oder zumindest außerhalb Irlands nicht erhältlich. Aber jetzt gibt es hier, wie gesagt, eine Compilation mit allen Tracks drauf, die wahrscheinlich von der Band gut und wichtig sind. Einfach nur Break hieß der Track gerade eben von Republic of Loose. Die nächste Band heißen Säkert, kommen aus Schweden. Die Dame dahinter, Annika Norlin, hat eine schöne Stimme und hat auch tolle Songs hier auf ihrem Album Po Engelska veröffentlicht. Wir hören den Song Weak is the Flesh. Is a Flash. Das war ein Track von Säkert vom Album Po Engelska. Und zu hören war gerade Annika Norlin. Die singt hier und ist auch der Kopf hinter dieser Band. Ansonsten hat sie noch ein anderes Projekt, Hello Safer Ride, die auch ganz schöne Musik machen. Das Ganze, wie gesagt, aus Schweden. Aus Dänemark kommen The Late Great Fitzcarraldos. Auch die haben dieses Jahr mit dem Album, ja, The Late Great Fitzcarraldos auf sich aufmerksam gemacht. Kam schon im Sommer raus, diese Platte. Wir hören da nochmal einen Track von, und zwar Annie. Musik. Da hört man das Meer rauschen. The late great Fitzcarraldos waren das mit dem Track Annie. Die nächste Künstlerin kommt aus Wien. Mika Wemba heißt sie. Macht auch bei einer Band mit. Clara Lucia, der Bandname. Aber sie ist auch solo unterwegs. Als Mika Wemba hat, zum 30. hat sie eine Loopstation geschenkt bekommen. Zum 30. Geburtstag. Und, ja, hat damit dann angefangen, auch eine Platte aufzunehmen. Our Lady of the Loops heißt dieses Werk. Davon hören wir den Track Layers. But you might build your own. Would that be so bad?